Ich habe eine Medizin, die hilft für jeden Schmerz. Sie ersetzt mir Aspirin und Baldrian fürs Herz. Ich habe sie auch stets bei mir, sie kostet gar kein Geld. Und ich glaube, dass sie dir ebenso gut gefällt. Weißt du mal nicht mehr aus noch ein, dann sei ein Mann der Tat. Lass allen Kummer Kummer sein, merke dir den guten Rat. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist, sing ein Lied, wenn dich kein Mädel bist. Sing ein Lied, weil du dann leicht vergisst, lalalalalala. Sing ein Lied, dann lacht der Sonnenschein. Sing ein Lied, dann bist du nicht allein. Sing ein Lied, dann wirst du glücklich sein. Tralalalalala. Wenn auch die Leute fragen, ob der nichts anderes kann, musst du als Antwort sagen, nichtsdestotrotz fang ich noch mal von vorne an. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist. Sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst. Sing ein Lied, weil du dann leicht vergisst. Tralalalalala. Kommst du zu spät zum Stelldichein und deine Braut ist fort, das darf dir kein Ärger sein, sage kein böses Wort. Schreib das Finanzamt dir per Brief, dass du jetzt zahlen musst. Hänge nicht den Kopf zu tief oder nur unbewusst. Jedenfalls bleibe gut gelaunt und sei stets aufgekratzt. Lache und sei niemals erstaunt, wenn dir auch der Kragen platzt. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist. Sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst. Sing ein Lied, weil du dann leid vergisst. Tralalalalala. Sing ein Lied, dann lacht der Sonnenschein. Sing ein Lied, dann bist du nicht allein. Sing ein Lied, dann wirst du glücklich sein. Tralalalalala. Wenn auch die Leute fragen, ob der nichts anderes kann, musst du als Antwort sagen, nichtsdestotrotz fang ich noch mal von vorne an. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist. Sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst. Sing ein Lied, weil du dann leicht vergisst. Tralalalalala, lalalalala, lalalalala. Musst du als Antwort sagen, nur zum Trotz fang ich doch mal von vorne an. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist. Sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst. Sing ein Lied, weil du dann leicht vergisst. Tralalalalala.